D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? So, jetzt mal ganz kurz Hand aufs Buch. Wie viele Bücher habt ihr dieses Jahr schon gelesen? 1, 2, parallel, 14 oder überhaupt keins? Wer sich nur schwer auf ein Buch konzentrieren kann, dem geht's vielleicht so wie Hugh McGuire. Er wollte das unbedingt ändern. Warum und wie er es geschafft hat, wieder mehr zu lesen und weniger zu daddeln und ob das Lesen unser Gehirn vor der digitalen Reizüberflutung retten kann, darüber spreche ich jetzt mit dem Dennis Scheck unter unseren Netzautoren Martina Schulte. Sag mal, Hugh McGuire, was sagt der denn? Also als ich den ersten Paragraph von seinem Artikel bei Medium.com gelesen habe, dachte ich, ja, genau so geht es mir auch. Er schreibt hier nämlich, der Grund, warum er immer weniger und weniger Bücher liest, ist, er findet es immer schwieriger, sich auf die Wörter, die Sätze, die Paragraphen zu konzentrieren, geschweige denn auf ganze Kapitel. Stattdessen hat er an sich selber beobachtet, daddelt er lieber im Netz rum, ein kurzer Blick aufs iPhone, eine Antwort auf einen lustigen Tweet, ein wirklich guter Artikel im New Yorker und dann nochmal eine E-Mail und so weiter und so weiter und so weiter. Es ist so ein bisschen Fastfood-Lesen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man digital unterwegs ist. Der Grund, warum er weniger liest, ist also das Netz, ja? Das hat er zumindest an sich festgestellt. Also dieser Zusammenhang zwischen Netz und weniger Lesen oder weniger Bücher lesen, der ist ja jetzt auch nicht neu. Es gibt Studien dazu, wie das Netz uns zu Junkies machen kann. Jeff Jarvis geht ja zum Beispiel mit dieser These schon seit Jahren hausieren. Aber es betrifft eben nicht mehr nur das Lesen von Büchern. Im letzten Podcast des New Yorker, da hat sich der Host darüber beklagt, dass es in New York City viele Leute gibt, die mittlerweile nicht mal mehr einen Song durchhören können, ohne distracted zu sein. Unser Hirn zieht halt das Netz dem Buch oder dem Song vor, denn jede neue Information führt halt dazu, dass in unserem Hirn Dopamin ausgeschüttet wird. Das ist ein Neurotransmitter, der dafür sorgt, dass du dich gut fühlst. Der sich unter anderem ja auch bei Fastfood-Konsum ausschüttet. Das heißt, wenn ich im Netz unterwegs bin, dann wird viel Dopamin ausgeschüttet. Kann man so schlussfolgern? Ja, genau. Und das Versprechen nach mehr und mehr Informationen lässt dein Hirn sozusagen in einen regelrechten Dopaminrausch geraten. Und so ein Rausch beim Surfen, den kann man zum Beispiel auch sehen, wenn man dich jetzt in so einen MRI-Scanner reinlegen würde, könnte man das als Feuerwerk in bestimmten Hirnregionen erkennen. Und dieser Zusammenhang, der prägt halt ganz neue Verhaltensmuster. Und das hat er zum Beispiel Hugh McGuire bei sich festgestellt. Er sagt halt, er macht so Sachen wie arbeiten, Gehirn jucken, E-Mail checken, Dopamin ausschütten, dann wieder auf den Refresh-Button klicken, Dopamin ausschütten, Twitter checken, wieder Dopamin, wieder an die Arbeit. Und er ist halt in so einem regelrechten Teufelskreis und er hat halt gesagt, ja, Bücher können da halt einfach nicht mithalten, die können sowas halt einfach nicht liefern. Wie schlussfolgert er dann daraus und sagt, es ist wichtig, Bücher zu lesen? Genau, er sagt, es wäre einfach wichtig, damit wieder anzufangen, nicht nur, weil es viele Bücher gibt, die ihn persönlich geprägt haben, sondern er sagt halt, der Prozess des Lesens ist wichtig. Er schreibt hier, Bücher würden uns halt anders als Kunst, Musik oder sogar die Liebe zwingen, durch die Gedanken von jemand anderem zu spazieren. Also Wort, für Stunden oder für Tage. Und Hugh McGuire dachte halt eben, wenn es ihm gelingen würde, wieder Bücher zu lesen, dann würde er sein Gehirn aus diesem Dopamin-Junkie-Zustand befreien. Und hat Hugh McGuire es geschafft, ein Buch zu lesen? Er hat es geschafft mit einem total rigiden 5-Punkte-Plan, den ich sehr bewundere. Nummer 1, kein Twitter, Facebook und keine Artikel mehr während der Arbeitszeit lesen. Das war sehr hart, schreibt er. Überhaupt keine zufällig gefundenen Artikel mehr lesen. Das war noch härter. Fernsehen nach dem Essen ausmachen, das war leicht, sagt er. Stattdessen ist er dann immer ins Bett gegangen nach dem Essen und hat ein Buch gelesen. Das war sehr leicht. Und dann hat er noch einen Punkt, den hat er sich von Arianna Huffington abgeguckt. Smartphone und Tablet aus dem Schlafzimmer verbannt. Und mit Hilfe dieses Plans ist es ihm shockingly easy gelungen, wieder zu lesen. Den letzten Punkt, den unterschreibe ich auch, den mache ich auch gerne wahr bei mir. Was für Auswirkungen hat das auf sein Gehirn? Kann man das nochmal ganz kurz aufschneiden, reingucken? Ja, er schreibt hier einfach nur, what a wonderful feeling it was. Er sagt, er lese wieder mehr Bücher als vor Jahren. Er habe mehr Energie, mehr Konzentration und er habe seine digitale Dopaminabhängigkeit zwar jetzt nicht völlig besiegt, aber er sei auf dem Weg und er sagt, Bücher lesen helfe seinem Hirn, sich wieder besser zu konzentrieren. Das ist doch mal schön. Wir sind also zu viel im Netz unterwegs und können uns nicht mehr konzentrieren. Jetzt müssen wir mal ganz kurz an den Bücherschrank gehen, eins rausholen. Martina Schulte hat uns das erklärt. Hast du eine Mitgliedschaft in der Stadtbücherei eigentlich? Na klar, aber einmal dran riechen reicht auch. Du gehst nur zum Riechen in die Stadtbücherei. Das ist auch mal schön. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?